oder einfach mal nach Herzenslust Geld ausgeben. Ja, richtig. Dann genieße ich eben den Tag. Was ist los im Land der einstigen Sparweltmeister? Wie wird sich die Lage an den Finanzmärkten entwickeln? Es verändert eine Gesellschaft und es verändert nochmal die Vermögensverteilung. WDR 5 widmet sich dem Wert des Geldes, den niedrigen Zinsen und dem Frust der